in der konsequenten Orientierung an der Wahrheit des Wortes Gottes, hat Papst Benedikt XVI. Uns in glaubwürdiger Weise ans Herz gelegt, worin der Sinn des menschlichen Lebens besteht. Denn was der Evangelist Johannes als Wort bezeichnet, kann man auch mit Sinn übersetzen. Am Anfang war der Sinn, und der Sinn war bei Gott, und der Sinn war Gott. Damit ist uns die entscheidende Antwort auf die uns Menschen aller Zeiten bewegende Frage gegeben, worin denn der Sinn des menschlichen Lebens und der Welt besteht. Wenn der Sinn Gott selbst ist, dann kann der Sinn uns nur gegeben, geschenkt sein, nämlich als Gnade. Das war ein kurzer Auszug aus der Predigt von Kurt Kardinal Koch bei der Gedenkmesse für Papst Benedikt XVI. Anlässlich seines zweiten Todestages am vergangenen Dienstag. Wie treffend Kardinal Koch sagte, wird die wahre Wirksamkeit dieses Papstes des Wortes wohl erst in späteren Zeiten sichtbar werden, wenn die Saat aufgeht, die er gesät hat. Und damit herzlich willkommen zu Weltkirche aktuell hier auf Radio Horeb und Radio Maria Deutschschweiz. Mein Name ist Volker Niggewöhner und ich freue mich, Sie heute durch die Sendung zu begleiten, in der wir gemeinsam einen Blick zurückwerfen wollen auf das Leben und Wirken von Papst Benedikt XVI. Im Fokus steht dabei Erzbischof Georg Genswein, der engste Vertraute und langjährige Mitarbeiter von Josef Ratzinger. Als Privatsekretär stand er, Josef Ratzinger, bereits während dessen Zeit als Präfekt der Glaubenskongregation zur Seite und blieb in dieser Rolle auch nach seiner Wahl zum Papst. Niemand erlebte das Pontifikat von Benedikt XVI. Aus so unmittelbarer Nähe wie er. Bei einer von Kirche in Not im Januar 2024 in München aufgezeichneten Veranstaltung blickte Erzbischof Genswein auf die Amtszeit von Benedikt XVI. Zurück und sprach auch über die Jahre nach dessen Rücktritt vom Petrusamt. Heute hören Sie den ersten Teil dieser Podiumsdiskussion, die von Dr. Andreas Hülack moderiert wurde. Exzellenz, grüß Gott und herzlich willkommen auch von mir. Willkommen an vertrauter Stätte. Was sind Ihre schönsten Erinnerungen, wenn Sie nach München kommen? Die schönsten Erinnerungen, die rufe ich dann immer wieder ab, wenn es mir nicht so gut geht. Das heißt konkret, die 7 Jahre, die ich hier in München war, das sind für mich Jahre gewesen, die mich nicht nur im Akademischen oder im Intellektuellen geprägt haben, sondern auch menschlich. Und den Koffer, den ich damals abgestellt habe, der ist immer noch da. Das heißt konkret, München war einfach für mich eine Zeit der Intellektuellen, der Akademischen, der Persönlichen, Vertiefung und ich habe natürlich auch die Schönheiten Münchens und der Umgebung und Bayerns genossen. Das stärkt die innere Kultur und auch den Glauben. Bevor wir jetzt über Papst Benedikt sprechen, bleiben wir noch ein bisschen bei Ihnen. Das ist eine Veranstaltung von Studenten heute Abend. Fangen wir an mit dem Studenten Georg Genswein. Sie haben Theologie studiert, sind Priester und Bischof geworden. Wie klar war das für Sie von Anfang an? Es gibt ja einige, die Sie damals auch in einer sportlichen Karriere gesehen haben. Sie galten als sehr talentiert im Tennis und im Fußball, haben als Skilehrer gearbeitet und auch eine Karriere im Wirtschafts- und Finanzbereich war ja durchaus eine Alternative, oder? Jetzt muss ich etwas ablasten. Ne? Also was ich gerne gemacht habe, aber das ist im Schwarzwald wie in Bayern wahrscheinlich das Gleiche, man kommt mit Skiern auf die Welt. Das ist also für uns war es klar, wir haben 5 Kinder, also wir haben alle, ich war der Erste, ich hatte immer das Glück, die neuen Ski zu bekommen. Wenn die nicht gebrochen wurden von mir, dann haben sie anderen genommen. Nein, also ich war gerne sportlich tätig. Stimmt, Fußball habe ich auch gespielt. Was Sie vergessen haben, das ist ganz wichtig, ich habe auch Musik gemacht. Also nur damit nicht die Einseitigkeit des Sportlichen jetzt dominiert. Ich habe gemacht, was andere auch gemacht haben in meinem Alter bei uns in unserem Ort. Ich hatte in der Tat vor, so gegen Ende Gymnasium, dass da wollte ich wirklich, etwas studieren, was dann Cash bringt. Cash sagt man, ich glaube, auch in München. Und es ist auch eine Stadt, wo Cash gemacht wird. Aber dann irgendwie, wie es aufgetaucht ist, ist es dann relativ schnell wieder abgetaucht. Und dann kam so ganz langsam, ich kann Ihnen nicht sagen, wo da der Urfunke war, der Gedanke an die Theologie, der Gedanke, warum nicht Theologie, warum, das ist doch viel sinnvoller, als viel Geld zu verdienen und dann wieder ausgeben. Ich meine, natürlich muss man verdienen. Aber der Weg zum Priestertum ist dann für mich völlig überraschend, obwohl ich in einer ganz normalen, katholischen, gut katholischen Familie aufgewachsen bin, war der Gedanke dann auch für meine Eltern, für meine Geschwister und vor allem meinen Ortspfarrer, der hat gesagt, er glaubt es erst, wenn er also bei der Weihe dabei ist. Ne? Also, er hat es dann auch geglaubt oder dabei war. Und gut, das ist der Weg ins Seminar und der Weg dann im Seminar, also ins und im. Das waren lange Jahre, aber es wurde für mich immer klarer, dass das der Weg für mich ist, dass das der Ruf des Herrn tatsächlich mich dorthin führt. Und ich habe mich führen lassen. Nicht immer waren die Straßen sozusagen der direkte Weg, manchmal auch mit etwas Umwegen. Aber das Ziel habe ich erreicht. Ja, und in diesem Jahr sind es 40 Jahre. Dass ich Bischof würde, ich habe, mein Hirn ist ja nicht verhagelt. Ne? Oder dass ich nach Rom komme, das kann man nicht planen. Ich lege es einfach auf die Vorsehung. Und die Begegnung natürlich dann mit dem damaligen Kardinal Ratzinger, das war, sagen wir so, das war säkular gesagt schicksalhaft. Als gläubiger Mensch gesagt, das war, sagen wir so, die Begegnung, die mir die Vorsehung geschenkt hat. Und das hat mein Leben geändert. Jetzt sind wir schon in Rom. Und wenn wir uns dort begegnet sind, und es waren auch Italiener dabei, dann war es immer sehr bemerkenswert, wie italienisch sie mit den Leuten umgegangen sind. Mit so einer mediterranen Leichtigkeit, vielleicht auch ein Stück weit in der Mimik und in der Gestik. Und nicht zuletzt natürlich durch ihr geschliffenes Italienisch. Und Italiener wiederum, die nannten sie vielfach Don Giorgio und betrachteten sie irgendwie wie einen der ihren. Wann ist denn aus dem Georg Genswein Don Giorgio geworden? Naja, Sie wissen ja, Sie waren ja selber in Rom, ja, einfach eine Übersetzung. Und die Italiener mit Georg, da sind zwei, also da tun sie sich schwer. Ne? Da hilft nicht eine, da muss man zwei Grappa trinken. Und dann, klar, die Priester, wenn sie nicht Ordenspriester sind, das sind die Padri, und eben dann die sogenannten Weltpriester oder Diözesanpriester, da wird der Don vorangeschoben. Nur da weiß man genau, das ist geweiht, der ist geweiht. Und ich bin vielleicht zwei Wochen. Also der Erste hat mir gesagt, das ist, so geht's nicht. Also John Don Giorgio und dann, ja, und das bin ich eigentlich geblieben. Und ich habe mich darin auch wiedererkannt. Und Sie haben gesagt, dass ich vieles Italienische angenommen habe. Das habe ich jetzt nicht im Sinne eines Schauspielunterrichts, sondern das habe ich einfach übernommen, weil ich da in diesem Ambiente gelebt habe. Und wer einmal, also kommt jemand anders nach Deutschland, ich glaube, der würde auch viel Deutsches übernehmen. Und es ist mir wirklich leicht gefallen. Also die italienische Küche ist ja schon, muss ich ja nicht sagen, die ist eigentlich, bedarf keiner Werbung, ist einfach gut. Italienische Lebensart, haben wir so mit dem Germanischen vermischt, halte ich das also für die Idealmöglichkeit. Nur Italienisch, nur Germanisch, wenn kein Italienisch da ist, darf ich das sagen, ist vielleicht etwas zu einseitig. Ne? Aber wie gesagt, ich habe das jetzt nicht gelernt, weil ich meine, jetzt muss ich dieses Bild sozusagen von mir selber zimmern, sondern es ist einfach gewachsen. Und manchmal merke ich selber, dass ich auch mit mehr mit Händen spreche oder gesprochen habe, als ich nach Rom ging. Rom hat eine fast 3000 Jahre alte Geschichte. Vieles ist auf Jahrhunderte oder Jahrtausende ausgelegt, manches, wie der Name auch sagt, für die Ewigkeit. Und weniges ist dem gegenüber kurzfristig oder gar provisorisch. Dennoch soll das ja vorkommen. Können Sie uns erklären, was man in Rom unter einem Provisorium versteht? Er hat mein Buch gelesen. Herr Dr. Hülage, ist ganz einfach. Im Jahre 2000, ich kam 96 an die Kongregation und der Kardinal Ratzinger als Präfekt. Und Kardinal Ratzinger ist 82 von Johannes Paul II., San Giovanni Paolo, nach Rom gerufen worden. Und normalerweise ist es so, dass ein Präfekt auf 5 Jahre ernannt wird vom Papst. Das ist ein Quinquennium. Und dann wird nochmal verlängert. Und je nachdem vom Alter und von der Kraft und von der Situation her, ist so dann, sagen wir so, das ist dann, dann kann es ja jetzt dann anders weitergehen. Und im Jahre 1992, also nach 10 Jahren, hat Kardinal Ratzinger das erste Mal Johannes Paul II. Gebeten, eben nicht wieder zu verlängern. Kein weiteres, kein drittes Quinquennium. Ich glaube, mit 2,5 Zeilen wurde dieser Vorschlag oder diese Bitte abgelehnt. Johannes Paul II, nein. Und dann, also 97 und 5, es gibt 102, also 1997, 2002, hat Kardinal Ratzinger das Gleiche getan, aber die Dringlichkeit und die Bitte gestärkt oder bestärkt. Und er war überzeugt davon, dass Papst Johannes Paul II., dann waren es 20 Jahre, dass er endlich Ja sagt. Er war nicht nur überzeugt, sondern hat also dann auch in verschiedenen Zusammenhängen gesagt, es wird jetzt bald soweit sein. Als dann Ende 2002 es noch nicht so weit war, da war schon das erste Mal, zweite Mal, dass Johannes Paul II. Auch gesundheitlich ziemlich angeschlagen, nicht nur wirkte, sondern auch war. Dann hat er gedacht, naja, möglicherweise muss ich noch eine kleine Ehrenrunde machen, einige Monate oder einige Wochen. Aber dann ist es endgültig vorbei. Sozusagen eine Ehrenrunde. Und dann hat das, der damalige Sekretär war Josef Clemens, Monsieur Clemens, der wurde dann Ende 2002, an 2003, Untersekretär einer anderen Kongregation. Und dann sagt er zu mir, dann ja, wir können es miteinander. Und dann sagt er, ich werde Sie dann vorstellen, der Kongregation, und jetzt, ich komme jetzt, es ist ein langer Anlauf, aber es ist wichtig, dass der Anlauf also jetzt zum Sprung führt. Der Beginn meiner Tätigkeit als Sekretär war der 1. März 2003. Und die Mannschaft, die unmittelbare Mannschaft und Frauschaft der Kongregation war so um die 30 Personen weltweit. Also eine riesige, also eine wichtige Behörde mit wenig Personal. Und dann hat er also die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zusammengerufen und gesagt, ja, jetzt muss er 2 Professorien vorstellen. Dazu muss man dann sagen, natürlich hat er Italienisch gesprochen, und das Wort Professore, das heißt Professor, und Provisoria, das ist ein Provisorium, dass wenn man das nicht sauber ausspricht, dann kann es zu Konfusionen kommen. Und in der Tat, haben dann die Mitarbeiter gesagt, 2 Professoren, klar, der Kardinal war Professor, aber du hast doch keinen Professor. Nein, sagt er, Provisoria heißt, also ich bleibe nur noch kurze Zeit Präfekt, ein paar Monate maximal, und für die Zeit brauche ich halt einen Sekretär. Und das ist eben, dann ist er Don Giorgio. Das ist auch ein Provisorium. Also Sie sehen vor sich 2 Provisorien. Ich, Kardinal Ratzinger, werde dann in die Emeritierung gehen, und Genswein kehrt zurück dann an den Platz, den er in der Kongregation hatte. Das war am 1. März 2003, und das hat aufgehört am 31. Dezember 2022 mit dem Tod. Also aus 2 Monaten sind 20 Jahre geworden. Und das sollte ein Provisorium sein. Das gehe ich davon aus, dass darauf haben Sie angespielt und wollten so ein bisschen Hintergrundmusik hören. Ne? Ja. Und es waren am Ende doch fast 20 Jahre. Genau. Und so kennen Sie... Ja, genau. 2 Monate fehlten noch und dann waren es genau 20 Jahre. Ja. Also als Sekretär. Ne? Also als ich zu ihm kam, 96, gut, das sind dann, na, das kann man ja mal zählen, ne? Also noch 6 dazu, 7. Wobei ich natürlich schon als Student vor allem Ratzinger gelesen habe. Ne? Das war einfach für mich auch der Theologe. Ich kannte ihn persönlich, ich habe ihn 2-3 Mal in München predigen gehört, aber ich kannte ihn nicht persönlich. Ich habe ihn erst, als ich nach Rom kam, ihn persönlich kennengelernt. Das sagte Erzbischof Georg Genswein bei einer von Kirche Not aufgezeichneten Podiumsveranstaltung in München im vergangenen Januar über seine Zeit an der Seite von Papst Benedikt. Mehr darüber gleich nach der Musik, die heute von Wolfgang Amadeus Mozart kommt, dem Lieblingskomponisten von Papst Benedikt. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland mit Weltkirche aktuell. Wir werfen heute und nächste Woche einen besonderen Blick auf das Leben und Wirken von Papst Benedikt dem 16. Über ihn sprach Andreas Hülak mit dem engsten Wegbegleiter des deutschen Papstes, Erzbischof Georg Genswein. Lassen Sie uns bei Josef Ratzinger, auch beim Studenten Josef Ratzinger, anfangen. Wir wissen aus seiner Autobiografie Erinnerungen aus meinem Leben und auch beispielsweise aus den zum Teil sehr detaillierten biografischen Arbeiten von Peter Seewald, wie die Situation des jungen Ratzinger war. Er war 18 Jahre alt bei Kriegsende und fing 1946 an zu studieren. Materiell gab es nichts, Trümmer, Kälte, Hunger, und dann startete dieser Student durch. War mit 24 fertig mit dem Studium, ist zum Priester geweiht worden, war mit 26 promoviert, mit 29 habilitiert und mit 31 Jahren bereits Professor. Was sagt uns das über den Studenten und überhaupt über den Kopf Josef Ratzinger? Eigentlich alles, oder? Er hat öfters davon gesprochen, also im vertrauten Kreis. Damals, es war wirklich alles kaputt. Seine ersten Studien an der Fakultät, die waren draußen, also nicht die, hier war alles kaputt noch. In Fürstenried. Fürstenried, ja, danke. Weiß ich noch, unser, eben auch in Kälte und allem. Und dann, als er dann nach München kam, also ans Georgianum. Ja, das, für ihn war das Studium, war da die Theologie, das Studieren können, das sich vertiefen können in theologische und philosophische Thematiken, eigentlich die Lebensaufgabe. Zunächst als Student, dann als Promovent, dann als Promovierter, dann als Habilitant, dann als Habilitierter. Und bevor er dann mit 31 Professor in Bonn wurde, 58, da war er vorher 3 Jahre Professor in Freising an der Theologischen Hochschule. In jener Zeit haben eben die meisten der künftigen Priester der Erzdiözese München und Freiburg in Freising studiert. Die kamen erst dann nachher an die Theologische Fakultät hier nach München. Und wir wissen auch aus seiner Biografie und später auch aus Seewald, aber von natürlich jetzt ich persönlich auch aus seinen eigenen Erzählungen, dass man auch versucht hat, ihm etwas, ja, nicht nur später, also Prügel zwischen die Füße zu werfen. Aber in einer Souveränität und auch mit einer, ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll, ich kenne keinen Menschen, der also in dieser Form, also ohne Verklemmung und ohne eine Art von Verbissenheit akademische Ziele erreicht hat, die ihm sozusagen richtig zugefallen sind. Aber er hat nie etwas für sich behalten und hat es immer wieder weitergegeben. Ich hatte ja dann in den Jahren in Rom auch Kontakt mit seinen sogenannten Schülern, dem Schülerkreis, das sind jetzt alle alte Damen und Herren, einige sind schon gestorben. Die haben erzählt, wie der junge Ratzinger, Professor Ratzinger in Bonn, dann später in Münster, aber auch dann in Tübingen und natürlich auch in Regensburg, praktisch die Theologie, nicht inhaltlich, aber die Darstellung revolutioniert hat. Hat also die Thematik der Theologie, die verschiedenen Fächer, vor allem sein Spezialfach war eben die Dogmatik und die Fundamentaltheologie, so nahegebracht in einer Form, dass, sagen wir, wo er Vorlesungen hielt oder Vorträge, die mussten in der Regel immer, wenn es ging, also damals gab es noch nicht die Übertragung am Anfang, Türen aufmachen oder wurde übertragen, dann wohin. Seine große Begabung, seine große Liebe und seine große Berufung war einfach die Lehre. Und zwar nicht die akademische, nur die akademische Lehre, sondern die Vermittlung des Glaubens in der Tradition der katholischen Kirche. Das habe ich dann später auch gesehen in Rom, wenn er predigt, sag mal, das Predigen ist ein Genus, das Lehren von der Kathedra ein anderes, Vortrag wieder ein anderes, oder er hat ja auch sehr viele Interviews gegeben, wieder ein anderes. Aber da war er zu Hause. Als er dann zum Bischof in München, Erzbischof München Freising berufen wurde von Paul im VI., das war schon sozusagen, das war nicht in seinem Plan. War dieses Abbiegen vom Professorenamt zum Bischofsamt in seinem Sinne? Aber überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Und a fortiori nachher, als er dann zum Bischof der Bischöfe wurde, ne, also dass er Papst wurde. Also er hat ja fast alles getan, um sich aus dem Weg zu schießen, muss man gerade sagen, also als Kandidat. Ne. Klar, es wird überall gern geredet, aber wenn dann Papst tot ist, Italien ist ja dann so die Quatschbude Nummer eins. Ne. Oder in Italien, das sind ja nicht nur Italiener. Ne. Also die kirchlichen Ämter, die er inne hatte, die hat er im Gehorsam angenommen. Also er war ein Leben lang gerne Professor geblieben, bis zum Ende seiner Tage. Aber hat er auch selber gesagt, gut, die Vorsehung hat es anders gesehen und ich folge. Und das ist schon, das heißt was. Und er war dann 5 Jahre Erzbischof von München und Freising und wechselte dann auf Wunsch Papst Johannes Paulus II. An die Glaubenskongregation. Was macht denn ein Präfekt der Glaubenskongregation? Also erstmal muss er den Buckel hinhalten, um Schläge abzuhalten, die den Papst treffen sollten. Dann ist es so, dass natürlich, fange ich mal mit dem Unangenehmen und dann mit dem Wichtigen an. Unangenehm ist, dass er kann nicht everybody's darling sein. Die Aufgabe des Präfekten ist, den Glauben, den überlieferten Glauben der Kirche zu fördern, zu schützen, aber auch zu verteidigen. Und auch unter Theologen gibt es natürlich immer auch Abweichler. Dem Präfekten geht es nicht darum, jetzt jemand sozusagen vor die Finte, also wie bei der Fuchsjagd, ne? Oder bei der anderen Jagd, dass man jetzt jemand, und dann, na, im Gegenteil. Mit ihm fing die Zeit an, in dem eben auch diejenigen, die einfach Kirchenferne oder Kirchenfremde im Namen der Kirche verkündet haben, dass er die im Gespräch empfangen hat und sozusagen sie wieder einholte, wieder einfing. Das ist nicht immer gelungen, da musste halt also auch eine disziplinäre Maßnahme zum Schutz des Glaubens und zum Schutz der Gläubigen ergriffen werden. Das ist nicht angenehm. Ich habe ja diese Jahre da selber auch miterlebt, vorher schon. Aber so fein und so einfach, so sensibel und so liebenswürdig die Person Josef Ratzinger war, so entschieden und so klar war er, wenn es um seine Verantwortung als Präfekt der Glaubenskongregation ging. Ich meine, in Deutschland hat er leider immer wieder diese Etiketten bekommen, also Panzerkardinal oder Rottweiler Gottes und. Die kamen leider aus Deutschland. Ja, das ist so, aber das hat ihn in keiner Weise irgendwie... Natürlich hat ihn das innerlich, hat ihm das wehgetan, weil nicht wenige Male war es eben böse Absicht, ihm etwas anzuhängen, damit das öffentliche Bild in eine Schräglage bringt. Aber er hat sich da in keiner Weise in eine Schräglage bringen lassen. Das ist die Aufgabe der Kongregation, das ist die Aufgabe des Präfekten, weil er steht, mit seiner Verantwortung steht dieser Behörde oder diesem, nicht Behörde, klingt so komisch, also dieser Kongregation vor. Sie haben gerade das Wort Panzerkardinal genannt. Das war ja vorgebracht von den Kritikern, die diffamiert haben mit derartigen Begriffen oder Hardliner. Und dann ist er zum Papst gewählt worden und hat eigentlich in kurzer Zeit viele überrascht durch sein freundliches, bescheidenes Auftreten. Dann macht er zu seinem Nachfolger als Präfekten der Glaubenskongregation den Erzbischof von San Francisco, William Levada aus Kalifornien. Und dann bringt er an Weihnachten dieses Jahres mit Deus Caritas Est eine Antrittsenzyklika raus, wo ja wirklich alle nur voll des Lobes waren. Freunde und Gegner, auch Orthodoxe, Lutheraner, Anglikaner, das haben alle gelobt, durchweg. Mussten nicht die vorher Panzerkardinal und Hardliner gesagt haben, die diffamiert haben, nach kürzester Zeit feststellen, dass sie sich geirrt hatten? Kardinal Ratzinger war schon als Kardinal, so wie als Papst war, in seiner persönlichen Lebensführung. Also da ist nicht ein Gramm, nein, sagen wir so, da ist nicht ein Grad oder da ist keine Verschiebung. Also er hat jetzt nicht sozusagen auf Papst gespielt im Sinne von, jetzt muss ich mich anders verhalten und so, überhaupt nicht. Die Natürlichkeit seines Wesens, Gott sei Dank, die ist geblieben. Natürlich ist das Papstsein, hat eine viel weitere Ausrichtung, und er muss jetzt nicht nur den Glauben verteidigen, sondern er kann positiv oder wie man so heute sagt, proaktiv etwas tun. Und in der Tat hat er dann mit der ersten Enzyklika, Deus Caritas Est, Gottes Liebe, also einen großen Wurf getan. Leider ist es so, dass die ihm vorher den Panzerkardinal an den Hals gehängt haben und anderes, dass sie es nicht fertig brachten, sozusagen, und dieses Mal aus Neid. Ich will nicht sagen, Abbitte zu tun, aber doch, sagen wir, die Giftigkeit etwas zu reduzieren. Und es ist ja, es hat 2 Jahre gedauert, dann kam die, der Papa selber hat es dann in die sogenannte sprungbereite Feindseligkeit benannt, kamen ja diese uralt Vorwürfe oder Behauptungen wieder zurück. Ne? Es ist und bleibt ein Geheimnis um Josef Ratzinger, um Kardinal Ratzinger, um Papst Benedikt. Warum? Vor allem aus Deutschland. Oder sagen wir aus den deutschsprachigen Ländern, vor allem aus Deutschland, leider so viel Gehässigkeit entgegengeschlagen hat. Das ist, wie oft habe ich das gehört von Kollegen aus anderen Ländern, ihr habt hier jemand, das kann man ja sehen und hören, das ist ja nicht jetzt irgendwie verborgen, ihr habt jemand, der genau das Gegenteil verdient und behandelt ihn so. Die Frage stelle ich an mich selber, ich weiß es nicht. Es ist ein Geheimnis, also irgendwie sage ich, das ist, im Evangelium heißt es eben, also sie haben mich verfolgt, sie werden auch euch verfolgen. Dass es aus dem eigenen Land oder auch aus dem eigenen Land der Fall ist, das tut zweimal weh. Vor allem, weil sein Vorgänger aus Polen, Johannes Paul II., die Polen haben, die standen hinter ihm wie, nicht wie eine Wand, also wie, sagen wir so, wie 5 Wände. Dieses Geschenk wurde Josef Ratzinger, Papst Benedikt, nicht gemacht. Weltkirche aktuell auf Radio Horeb und Radio Maria. Soeben haben wir den ersten Teil eines Podiumsgesprächs mit Erzbischof Georg Genswein gehört, in dem er seine Erinnerungen an Papst Benedikt XVI. Mit uns geteilt hat. Diese von Dr. Andreas Hülak moderierte Veranstaltung wurde im Januar vergangenen Jahres in München aufgezeichnet. Freuen Sie sich nächste Woche auf den zweiten Teil dieses Gesprächs. Bleiben Sie dran, gleich geht es hier weiter mit einigen Gedanken zum großen Thema von Papst Benedikt XVI., nämlich Glaube und Vernunft. Sprechen wird dann Domkapitular Professor Christoph Ohli. Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland, heute ganz im Zeichen des vor 2 Jahren verstorbenen Papstes Benedikt XVI., Wir hören jetzt einen Impuls zum Thema Glaube und Vernunft, das Vermächtnis von Papst Benedikt XVI. Der Beitrag kommt von Domkapitular Professor Christoph Ohli, dem Vorstandsvorsitzenden des neuen Schülerkreises Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., der 2007 unter seiner Mitwirkung gegründet wurde. Im Jahre 1998 hat der heilige Papst Johannes Paul II. Eines seiner großen Lehrschreiben veröffentlicht, genau zu diesem Thema, Fides et Ratio, Glaube und Vernunft. Und im Hintergrund, und wir können das in den Texten wahrlich ablesen, steht der damalige Präfekt der Kongregation für die Glaubenslehre, Kardinal Josef Ratzinger, der diese Enzyklika wesentlich mitgeprägt hat. Deshalb kam es auch ihm zu, diese Enzyklika in der Öffentlichkeit dann vorzustellen. Und dieser Text seiner Ansprache ist ein wunderbarer Text, mit Hilfe dessen wir auch in das Denken von Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI., über dieses Begriffspaar Glaube und Vernunft einsteigen können. Da möchte ich einen ersten Gedanken zu nennen. Kardinal Ratzinger verweist in seinen Überlegungen zum Motiv des Schreibens auf den ersten Satz der Enzyklika. Glaube und Vernunft, also Fides et Ratio, sind wie die beiden Flügel, mit denen sich der menschliche Geist zur Betrachtung der Wahrheit erhebt. Damit ist eigentlich klar, das Kernthema und auch das Kernproblem, das dieses Doppelpaar Glaube und Vernunft stellt, ist die Frage nach der Wahrheit. Was ist Wahrheit, so fragt bereits Pilatus den leidenden Christus. Die Frage nach der Wahrheit ist offenkundig nicht einfach die Frage des Alltags, so wie wir zahlreiche und vielfältige Fragen stellen. Vielmehr ist es eine unausweichliche und vielleicht damit auch die wichtigste Frage unseres Lebens. Was ist die Wahrheit meines Lebens, der Schöpfung, der Welt? Was steckt dahinter? Woher kommt dies alles? Und worin trägt sich dies alles? Was ist wahr, dass es auch auf ewig zu tragen vermag? Was ist wahr, sodass es sich lohnt, darauf das eigene Leben aufzubauen? Die Wahrheitsfrage stellt sich damit also als eine Frage der Menschheit schlechthin dar. Denn die Wahrheit ist ein wesentlicher Teil der Offenbarung Gottes, also der Selbstmitteilung Gottes gegenüber dem Menschen. Wenn Jesus Christus im Evangelium sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater außer durch mich, dann personifiziert er mit sich selbst das, was Wahrheit ist. Ich bin die Wahrheit. In mir kann man die Wahrheit des Lebens erkennen, kann man die Wahrheit Gottes erkennen, kann man mit Hilfe des Verstandes erkennen, warum ich bin und woraufhin ich geschaffen bin. Und daher folgert Kardinal Ratzinger, dass der umfassende Anspruch des Christentums aus genau dieser glaubenden Überzeugung herausstammt, dass Christus diese Wahrheitsfrage mit seiner Person verbindet. Aber nicht so, dass man sagen könnte, die Kirche hat die Wahrheit, sondern dass diese Wahrheit, dass Christus die Kirche hat, uns Christen hat, uns Menschen hat. Jesus Christus möchte über uns und in uns mit seiner Person, mit seinem Leben herrschen, mit seiner Liebe, mit seiner Heiligkeit, damit wir die Menschen sein können, an die Gott dachte, als er einen jeden von uns erschuf. Und dieser Anspruch, dieser universale Anspruch des Christentums, der von Christus herrührt, schwindet jedoch, wenn die Christen diese Überzeugung aufgeben, dass der Glaube die Wahrheit ist, weil er Glaube an Jesus Christus, also die Wahrheit in Person ist. Daher liegt in diesem universalen Anspruch des Glaubens kein Elitedenken oder keine hochmütige, stolze Besserwisserei über andere verborgen, sondern vielmehr der missionarische Auftrag des Herrn an die Kirche, weil er sagt, diese Wahrheit, die ich bin, gilt allen Menschen, geht also in alle Welt und lehrt die Menschen das, was ich euch gesagt habe. Erinnert sie an das, was ich euch verkündet habe. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass sie mit Gott in Verbindung kommen. Und so folgert Kardinal Ratzinger in dieser Vorstellung der Enzyklika Fides et Ratio, ich zitiere, wenn die menschliche Vernunft diese Wahrheit kennenlernen möchte und wenn der Mensch für die Wahrheit geschaffen ist, dann appelliert gerade diese christliche Verkündigung an dieses Offensein der Vernunft, um in das Herz des Menschen einzudringen. Und daher kann es keinen Gegensatz, keine Entfremdung zwischen christlichem Glauben einerseits und der menschlichen Vernunft andererseits geben. Denn beide sind auch in ihrem Anderssein in der Wahrheit vereint. Beide stellen eine wichtige Rolle im Dienst an der Wahrheit dar. Beide finden ihre ursprüngliche Wahrheit und Grundlage in der Wahrheit. Das waren einige Gedanken von Professor Christoph Ohly zum Thema Glaube und Vernunft, einem zentralen Anliegen von Josef Ratzinger, Papst Benedikt XVI. Wenn Sie den Vortrag in voller Länge hören möchten, können Sie ihn kostenlos bei Kirche Not bestellen. Alle Infos dazu finden Sie auf www.kircheinnot.de. Das heilige Jahr 2025 hat gerade erst begonnen und wir schließen unsere erste Sendung des Jahres mit Neujahrsgrüßen von Florian Ripka, dem Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland. Ja, liebe Freunde von Kirche in Not, liebe Hörerinnen und Hörer auf Radio Horeb, ich freue mich, jetzt ins Jahr 2025 zu gehen und ich wünsche Ihnen, dass es ein ganz gesegnetes Jahr für Sie wird und für Ihre Familien. Es ist das heilige Jahr, das ausgerufen wurde von Papst Franziskus und wir sollen ja Pilger der Hoffnung sein. Ich glaube, dass dieser Begriff etwas strapaziert werden wird im nächsten Jahr, aber dennoch finde ich es schon sehr interessant, denn es passt auch sehr gut zum Wesen von Kirche in Not, vor allem zu den Wohltäterinnen und Wohltätern von Kirche in Not. Denn wir sind unterwegs auf unserer Pilgerschaft des Lebens und sollen Hoffnung bringen. Und die vielen Spenden, die schon eingegangen sind in den letzten Jahrzehnten, haben schon sehr viel Hoffnung wahr werden lassen. Also viele unserer Projektpartner haben gehofft, dass sie wieder eine Kirche haben, haben gehofft, dass der Priester wieder zu ihnen kommen kann. Und durch die Spende wurde es möglich. Also wir sind Pilger der Hoffnung. Wir bringen die Hoffnung in andere Länder, in die armen Länder, dort, wo Christen verfolgt und bedrängt sind. Aber das ist keine Einbahnstraße. Auch unsere Projektpartner beten für uns, egal ob in der Ukraine, am Amazonas, im Nahen Osten, in Afrika, in Asien, vollkommen egal, überall wird versprochen, dass für die Wohltäterinnen und Wohltäter von Kirche in Not gebetet wird. Ja, bleibt mir, Sie einzuladen, in diese große Familie von Kirche in Not hineinzutreten, in diesen Kreislauf der Liebe, wie wir es nennen. Und ich freue mich, wie gesagt, auch wieder in diesem Jahr mit Radio Horeb zusammenarbeiten zu dürfen, diesem fantastischen christlichen Sender, dem wir auch so viel verdanken hier in Deutschland. Und wenn Sie uns begegnen möchten, kann ich Sie jetzt gleich einladen. Am 8. Februar sind wir um 14 Uhr in Köln im Maternushaus. Anschließend ist dann eine heilige Messe und es wird ein Priester sprechen aus Mexiko. Das ist auch eine sehr schwierige Situation für die Kirche mit den ganzen Banden und Drogenkriegen dort und wie er sich da einsetzt und wie wir helfen können. Also kommen Sie gerne vorbei. Es gibt noch viel mehr Veranstaltungen. Die nächste große Veranstaltung eben der Jahresauftakt am 8. Februar in Köln um 14 Uhr im Maternushaus. Herzliche Einladung und ich wünsche Ihnen, dass 2025 ein heiliges, gesegnetes Jahr für Sie und Ihre Familien wird. Ich danke Ihnen. Das war Florian Ripka, Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland, mit seinen guten Wünschen zum neuen Jahr. Und diesen möchte ich mich gerne anschließen. Gottes Segen an alle Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria in der Schweiz. Dank sagen möchte ich auch noch für den Originalton von Kurt Kardinal Koch am Anfang der Sendung. Vielen Dank an Radio Vatikan für die Bereitstellung dieses O-Tons bei der Gedenkmesse für Papst Benedikt den 16. Unsere heutige Sendung können Sie wie gewohnt im Podcast-Bereich auf www.horeb.org nachhören. Und nächste Woche erwartet Sie, wie angekündigt, der zweite Teil der Erinnerungen von Erzbischof Georg Genswein an Papst Benedikt den 16. Bis dahin alles Gute, bleiben Sie behütet. Am Mikrofon war Volker Niggewöhner.